geht es! Das geht bis Zusammenhalt. Für Freundschaft und Treue zum Vaterland. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden nämlich aufrecht zueinander stehen. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden nämlich aufrecht zueinander stehen. Wir sind deutsches Kind und wir sind stolz. Wir stehen zum Vaterland und zum Volk. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden nämlich aufrecht zueinander stehen. Wollen uns die anderen auch am Boden sehen. Wir werden nämlich aufrecht zueinander stehen. Nicht nur um die vielen Scheinasylanten. Doch was ist mit uns und unseren Verwandten? Deutschland ist Deutschen, ja so soll es sein, doch soll es sein. Drum lass keine Kanaken mehr rein in unser Land. In unsere Blocks kommt kein Gesocks.